Die südkoreanische Internetzeitung Minjokilbo vom 12. September sprach sich durch einen Artikel in Schweden für die Beendigung der Stationierung der US-Truppen in Südkorea aus.